الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بجمة النعم الله صلى الله عليه وسلم شكايت للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم بيتنا الله سبحانه وتعالى وزيجن في diese Sitzung الله سيجن حالي حاسم البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم wir machen inshallah ta'ala weiter heute mit dem Kapitel über den Russel am Freitag. Wir sind immer noch bei 127. Kapitel und sind angekommen beim letzten Mal am 342. Hadith. Und jetzt machen wir weiter mit dem Hadith 343. Abu Huraira, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu und Abu Huraira sagten, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer am Freitag den Russel vollzieht, seine schönsten Kleider anzieht, sich Parfüm auflegt, wenn er welches hat, dann zum Freitagsgebet kommt und sich nicht durch die Reihen drängelt, dann an Rak'a so viele betet, wie Allah es für ihn bestimmt hat, dann, sobald sein Imam kommt, so lange zuhört, bis das Salah vorbei ist, so ist all dies eine Sühneleistung für ihn, für alles, was an Sünden zwischen diesem Freitag und dem vorherigen begangen wurde. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, und noch 3 Tage dazu. Und er sagte auch, eine gute Tat wird 10-fach vergolten. In diesem Hadith, liebe Geschwister, dieser Hadith ist einer der gewaltigen Hadithe, die uns eine Tür öffnet, dass wir unsere Sünden ablegen, und die uns zeigen, warum der Freitag für uns der gewaltigste und edelste Tag ist. Und in diesem Hadith, diese Tat ist eine einfache Tat, aus der sich eine große Belohnung ergibt. Und es gibt noch andere Hadith, die wir heute sehen werden, bi'idhnillahi azza wa jal, aber all dies zeigt, dass der Freitag, der Jumu'ah, es wert ist, dass ein Muslim sich Zeit nimmt, und an diesem Tag sich frei nimmt und seinem Herrn zu dienen, sofern er nicht eine andere Tat gefunden hat, die noch besser ist und wertvoller ist. Abu Sa'id al-Khudri und Abu Huraira berichten, sie sagten, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer am Freitag den Russel vollzieht. Jetzt kommen verschiedene Bedingungen, die all diese Bedingungen führen am Ende zu der Belohnung, über die wir im Detail gleich noch sprechen werden, inshallah ta'ala. Wer am Freitag den Russel vollzieht, im Arabischen heißt es man ightasala yawm al-jum'ah. Diese Überlieferung ist eindeutig damit der Russel gemeint. Und wir haben schon zuletzt über den Russel gesprochen und gesagt, dass dies eine Sunna ist des Propheten sallallahu alaihi wasallam und dass diese Tat verbunden ist damit, dass man zum Jum'ah-Gebet erscheint. Weil ihr wisst, es gibt Leute, die vom Jum'ah-Gebet befreit sind, die nicht zum Jum'ah-Gebet erscheinen. Hier geht es darum, weil der Grund, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Freitagsrussel aufgefordert war, weil manche Leute von nach der Arbeit zu ihm gekommen sind, sallallahu alaihi wasallam, zum Jum'ah gekommen sind und die deswegen schlecht gerochen haben, schlechten Geruch von sich gaben, aufgrund der Arbeit, der sie nachgegangen sind. Und deswegen sagt er, wenn sie sich doch für den Freitag waschen würden. Wenn jemand sagt, warum bedeutet, Taban, ich habe auf Arabisch, heißt es, wer am Freitag den Russel vollzieht. Russel, liebe Geschwister, auf Arabisch bedeutet sich zu waschen. Warum habe ich das jetzt übersetzt, als wäre damit das rituelle Waschen gemeint? Die Antwort lautet, weil eine Regel lautet bei den Usul-Gelehrten, wenn ein Wort gemäß der sprachlichen Bedeutung verstanden werden kann, aber auch gemäß der religiösen Bedeutung verstanden werden kann, dann hat die religiöse Bedeutung Vorzug. Weil sprachlich gesehen kann es auch bedeuten, dass man sich wäscht, wer sich am Freitag wäscht. Egal wie. Aber das ist nicht gemeint, sondern gemeint ist, sich wäscht, so wie man sich nach der Janaba wäscht. Insofern ist hier die rituelle Waschung, Großwaschung gemeint. Wer am Freitag den Russel vollzieht, seine schönsten Kleider anzieht. Und dieser Hadith weist darauf hin, dass es sich ziemt, für den Freitag schön zu machen. Und die Scharia hat diesen Begriff schön nicht weiter definiert hier. Warum? Weil diese Angelegenheiten hängen ab von der Gesellschaft, in der man sich befindet. In manchen Gesellschaften ist es angebracht, bestimmte Kleider zu tragen. In anderen Gesellschaften sind andere Kleider. In manchen Gesellschaften gehört es zum Schicksein dazu, dass man sich sein Haupt bedeckt. In anderen Gesellschaften eher weniger und so weiter und so fort. Das heißt, diese Sachen sind dem überlassen, was Gang und Gäbe ist. Dem sogenannten Urf, wie man auf Arabisch sagt. Das heißt, das, was allgemein als schön und schick angesehen wird, das ist, wird erwartet zu tragen. Dann sagt er, sich Parfüm auflegt. Parfüm, damit ist jeder wohlriechende Geruch gemeint, den die Leute sich auftragen, um gut zu riechen. Denn es gibt auch Gerüche, die gut riechen, aber die man sich nicht aufträgt unbedingt, ja, als Parfüm. Und hiermit sind auch, liebe Geschwister, damals gab es nur natürliche Parfüme. Ja, gab's natürliche Parfüme. Deswegen, wenn man heutzutage künstliche Sachen verwendet, chemische Sachen verwendet, sei man auch vorsichtig mit diesen Sachen, dass sie auch tatsächlich gut riechen. Und besonders auch geht es hier nicht nur um dein eigenes Wohlbefinden, sondern auch um das Wohlbefinden der Menschen um dich herum. Denn viele Sachen werden als Parfüme verkauft, die nicht unbedingt immer einen guten Geruch haben. Sicherlich ist vieles Geschmackssache. Aber ich will nur damit sagen, yani, weil heutzutage gibt es viele Chemikalien, die verwendet werden. Und sehr oft wird im Parfüm Alkohol verwendet. Manchmal bis 70%, wenn nicht sogar mehr. Und deswegen, wenn jemand heutzutage solch ein Parfüm ablehnt, wenn man es angeboten bekommt, dann hat er nicht das Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam zuwider gehandelt. Weil unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht Parfüme angenommen, die 70% Ethanol beinhalten. Okay? Oder chemisch sind, die Allahu a'lam, was für Hautreaktionen auf deine Haut auslösen. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sich Parfüm auflegt, wenn er welches hat, dann zum Freitagsgebet kommt und sich nicht durch die Reihen drängelt. Das ist eine Angelegenheit, liebe Geschwister, die von großer Bedeutung ist. Warum? Weil wir haben hier zwei Aussagen, die scheinbar sich widersprechen. Auf der einen Seite hat die Scharia uns aufgefordert, angespornt, dass wir möglichst weit vorne in der ersten Reihe beten, denn derjenige, der in der ersten Reihe betet, für den beten die Engel. Für den beten die Engel. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Leute wüssten, welche Belohnung es gibt, wenn man in der ersten Reihe betet und sie keine andere Möglichkeit finden würden, außer zu losen, so würden sie losen. Das ist eine Frage von Iman. Trotzdem, sagt er auf der anderen Seite, man sollte sich nicht durch die Reihen drängen. Denn es gibt manche Leute, die sagen, ich komme in die Moschee und vorne ist noch ein Platz frei. Und deswegen sagt er, da die Leute sich nicht vorgerückt sind, ist sozusagen ihr Fehler, ihre Schuld. Und ich dränge mich trotzdem durch. Und wir sagen nein. Weil dieses Durchdrängeln bewirkt einen Schaden. Und der Schaden ist sogar relativ groß. Erstens, du störst die Menschen, die gerade da sitzen und Allahs Gedenken. Noch schlimmer ist es, wenn du das machst, während die Freitagspredigt, wenn der Prediger die Khutbah hält. Die Leute werden dadurch von ihrem Gebet abgehalten. Und das ist ein Schaden. Und du möchtest etwas Gutes machen. Aber es gibt eine Regel in unserer Religion, sie lautet, Dar'ul Mafsada awla min jalb al-maslaha. Das heißt, einen Schaden abzuwenden, hat Vorrang gegenüber was? Etwas Gutes herbeizuführen. Das heißt, du möchtest etwas Gutes machen, zum Beispiel in der ersten Reihe beten. Aber dieses Gute, das ist kein Wajib. Das ist eine Sunna. Und du kannst dieses Sunna nur machen, wenn du etwas Schlechtes machst, nämlich du drängelst dich durch die Reihen, du störst die Leute und so weiter. Dann sagt die Scharia, bitte nicht diese gute Sache machen und auch nicht die schlechte Sache machen, mach lieber gar nichts. Ist auch logisch. Weil was Gutes zu machen, was Schlechtes zu machen, hebt sich ja auf. Was habe ich denn am Ende davon? Und diese Regel merken wir uns. Diese Regel merken wir uns. Und deswegen sagen die Gelehrten auch, was bringt es, dass du jemanden drängelst, wenn du jemanden bedrängst, wenn du Sünden auf dich lädst, nur zum Beispiel, um zum schwarzen Stein zu kommen. Ja, dann lieber verzichtest du darauf und machst keine Sünde. Ja, das heißt also immer, die Regel lautet, wenn ich eine gute, freiwillige Tat nur machen kann, wenn ich eine schlechte in Kauf nehme, dann verzichte bitte auf beide. Sich nicht durch die Reihen drängelt, dann an Rak'a so viele betet, wie Allah es für ihn bestimmt hat. Das ist ein Ausdruck im Arabischen, dass man sagt, so viele Rak'a betet, wie man möchte. So viel man Zeit hat. Weil gemeint ist, du kommst in die Moschee und der Imam hat noch nicht mit der Khutbah angefangen. Wenn der Imam mit der Khutbah angefangen hat, dann natürlich gibt es keinen Grund, viele Rak'a'at zu beten. Sondern wenn der Imam seine Khutbah begonnen hat, dann betest du 2 Rak'a, setzt dich hin, sagst erledigt. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand von euch in die Moschee kommt, während der Imam die Khutbah hält, soll 2 Rak'a beten und sich dabei kurz fassen. Das war's. Aber wir reden jetzt von einer anderen Situation. Wir möchten hier diese riesige Belohnung haben, des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und man kommt in die Moschee, bevor der Prediger mit der Predigt beginnt. Was mache ich jetzt, bis der Imam kommt? Die Antwort lautet, am besten du betest. Am besten du betest. Das ist die beste Tat, die du machen kannst. Und das ist auch, wie dieser Hadith sagt. Und deswegen sagen die Gelehrten, es gibt keine festgelegte Anzahl an Sunnah Ratiba vor dem Jum'ah-Gebet. Wenn du 2 betest, ist gut. Wenn du 4 betest, besser. Wenn du 6 betest, noch besser. Wenn du 8 betest, noch besser. Wenn du 10 betest, noch besser. Bete so viel du möchtest. Reicht auch, du kannst dich auch hinlesen, nur Koran lesen, wenn du möchtest. Aber das Salah hat eben den Vorteil, dass er mit diesem Hadith wunderbar übereinstimmt. Und zweitens, dieses Salah beinhaltet das Lesen des Koran al-Karim und verschiedene Formen des Adhkar, deswegen ist es die beste Tat, die du machen kannst. Und du betest, bis der Imam die Khutbah, bis der Imam Assalamu alaikum wa rahmatullah sagt und seine Khutbah beginnen will, wart auf den Adhan, du beendest dein Gebet, setzt dich hin und das ist das Beste, was du machen kannst. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Über die Sunna danach, inshallah, sprechen wir an entsprechender Stelle. Das heißt also, wir merken uns, vor dem Jum'ah-Gebet gibt es keine Anzahl an bestimmten Raka'at, mindestens 2 betest du und dann setzt du dich hin. Dann, sobald sein Imam kommt, so lange zuhört, bis das Salah vorbei ist. Das weist darauf hin, dass die Pflicht des Zuhörens oder die Phase des Zuhörens ist die gesamte Zeit und die beginnt mit der Khutbah des Imam und dass man während der Khutbah des Imam nicht reden darf. Und das ist eine Sache, die viele Leute oder manche Leute leider vergessen und missachten. Und das ist ein Problem, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass man während der Khutbah redet. Nur wenn der Imam dich anspricht. Nur wenn der Imam dich anspricht, darfst du antworten, wie der Prophet gemacht hat mit einem Mann, der einmal während der Predigt zu ihm kam und den Propheten darum gebeten hat, Dua zu machen, dass es regnen soll. Und ihr wisst, der Prophet hat seine Hände gehoben und hat Allah um Regen gebeten. Und noch bevor er vom Minbar runtergestiegen ist, ist der Regen des Wassers von seinem Bart runtergetroffen. Und es hat eine ganze Woche lang geregnet. Und in der darauf folgenden Predigt, während der Predigt, kam wieder ein Mann rein. Und der Überlieferer sagt, ich weiß nicht, ob es der gleiche Mann war wie in der Woche vor. Und sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, bitte Allah darum, dass der Regen aufhört. Und der Prophet hat darum gebeten. Und noch bevor er runtergegangen ist, hat der Regen aufgehört. Weil das sind alles Wunder, die die Leute mit eigenen Augen gesehen haben, was natürlich ihren Iman gestärkt hat. Und deswegen wussten sie, dass das der Gesandte Allahs ist, sallallahu alaihi wasallam. Wie dem auch sei, das Zuhören während der Predigt geht so streng, ist so streng, dass du nicht einmal zu deinem Nachbarn sagen darfst, sei ruhig. Nicht einmal das darfst du zu ihm sagen, sei ruhig. Wer das sagt, der hat schon Unnützes geredet. Und wer Unnützes redet, der geht Gefahr, dass sein Jum'ah nicht akzeptiert wird. Weil eine Pflicht vom Jum'ah ist die Khutbah. Und Pflicht, dass du zuhörst. Tamam? Tayyib. Warum passiert das oft? Passiert natürlich oft, je weiter die Leute vom Imam weg sind. Aber wichtig ist, dass man selbst Vorbild ist. Und wie weist man die Leute dann hin? Man kann sie durch ein Handzeichen. Oder indem man nach der Jum'ah sie darauf aufmerksam macht. Denn es geht darum, wenn du jetzt während der Predigt jemanden darauf hinweist, verbal darauf hinweist, kann es sein, dass du das Problem größer machst. Deswegen wartest du, bis die Jum'ah vorbei ist und dann redest du mit der Person und die Muslime, inshallah, akzeptieren die Nasiha, wenn man mit ihnen auf anständige Art und Weise redet. Dann sagt er, wenn du diese Bedingungen erfüllt hast, sagt er, sallallahu alaihi wasallam, so ist dies eine Sühneleistung für ihn, für alles, was an Sünden zwischen diesem Freitag und dem vorherigen begangen wurde. Was für eine gewaltige Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ni, das bedeutet, liebe Geschwister, 7 Tage lang, was du an Sünden begangen hast, verzeiht dir Allah subhanahu wa ta'ala, nur wenn du diese einfachen Sachen machst. Ghusl, dann ziehst du dich schön an, machst du dich, parfümierst dich, wenn du keinen hast, auch kein Problem. Dann gehst du zum Jum'ah, betest mindestens 2 Rak'a, dann hörst du den Imam zu, bis er mit dem Gebet fertig ist und Allah verzeiht dir deine Sünde. Die Ulama, rahimahumullah ta'ala, sind unterschiedlicher Ansicht darüber, welche Sünden dadurch vergeben werden. Die meisten sagen, dass die Sünden, die vergeben werden, die kleinen Sünden sind und nicht die großen. Und sie sagen, weil der Prophet a.s. sagte in anderen Überlieferungen, auch ähnlichen, die auch was mit dem Jum'ah zu tun hat, sagt er, Majtunibat al-Kaba'ir. Majtunibat al-Kaba'ir. Das heißt, solange die großen Sünden vermieden werden. Tamam? Und am sichersten bei solchen Sachen ist natürlich immer, dass man für jede Sünde Tauba macht. Und dass man Allah tabaraka ta'ala für jede Sünde um Verzeihung bittet. Und am sichersten ist es, yani religiös gesehen, wenn man sich bei jedem Text an das hält, wie er überliefert worden ist. Das heißt, wenn ein Überlieferungstext erscheint, wie dieser hier, der keinen Unterschied macht zwischen den großen und den kleinen Sünden, so soll deine Hoffnung bei Allah sein, dass dadurch die großen und die kleinen Sünden vergeben werden. Aber der Gläubige hofft und gibt die Hoffnung nicht auf, aber er verlässt sich nicht auf solche Überlieferungen. Er verlässt sich nicht drauf. Ja? Er hofft und er denkt gut über Allah, Azza wa Jal, weil er gesagt hat, subhanahu wa ta'ala im Hadith Qudsi, wer über mich Gutes denkt, erhält Gutes. Und wer über mich Schlechtes denkt, erhält Schlechtes. Für in diesem Zusammenhang erhofft er von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dadurch ihm die Sünden alle vergibt. Dann sagte Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, und noch 3 Tage dazu, und er sagte auch, eine gute Tat wird 10-fach vergolten. Das ist ein Ijtihad von ihm gewesen, radiallahu ta'ala anhu, und wir erhoffen uns von Allah subhanahu wa ta'ala, dass es stimmt. Aber mit Gewissheit ist es schwierig, solche Sachen zu sagen, weil wenn er das gehört hätte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, hätte er es ihm zugestimmt. Aber wir wissen, die Sahaben machen Ijtihad. Und hier geht es, weil, natürlich, wie hat er das begründet? Offensichtlich, weil die Tat, die du gemacht hast am Freitag, ist eine gute Tat am Freitag. Und jede gute Tat wird 10-fach vergolten. Deswegen hat er gesagt, 7 Tage plus noch 3 Tage dazu. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Abu Sa'id al-Khudri berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Ghusl am Freitag ist eine Aufgabe eines jeden Erwachsenen, ebenso wie der Siwak und sich Parfüm aufzutragen, sofern man welches hat. In dieser Überlieferung, liebe Geschwister, auf Arabisch, mit der Präposition ala, das heißt nämlich ala kulli muhtalim, das heißt, das könnte man auch übersetzen mit: Es ist die Pflicht eines jeden Erwachsenen. Weil Muhtalim ist jemand, der erwachsen ist, biologisch gesehen, biologisch reif geworden ist. Und wir wissen es das spätestens mit dem 15. Lebensjahr. Und dieser Hadith kann man so verstehen, dass das sogar Pflicht ist. Aber, das ist natürlich immer ein Problem beim Übersetzen. Wenn man übersetzt, dann übersetzt man ja automatisch dann auch eine Ansicht mit. Entweder muss ich übersetzen, es ist die Pflicht eines jeden Muslims, den Russel am Freitag zu vollziehen. Oder, wie hier übersetzt worden ist, der Russel am Freitag ist Aufgabe eines jeden Erwachsenen. Aufgabe ist ein bisschen, nicht so streng formuliert, ja, und so ein bisschen überlassen dem Interpreten, ist es eine Aufgabe, die man machen muss, oder ist es eine freiwillige Aufgabe. Ja, wie in der Schule, es gibt Aufgaben, Zusatzaufgaben, und es gibt verpflichtende Aufgaben. Und wie wir gesagt haben, es ist die Aufgabe eines jeden Erwachsenen, allerdings haben wir gesagt, verpflichtend ist es dann, wenn man unangenehmen Körpergeruch von sich gibt, und man hat die Möglichkeit, dann muss man den Russel vollziehen, weil man dadurch anderen Menschen schadet, Gott bewahre. Und er sagte, ebenso wie der Siwak und sich Parfüm aufzutragen, sofern man welches hat. Auch das ist die Aufgabe eines jeden Muslims, allerdings, wie wir auch deutlich gemacht haben, nicht verpflichtend. Ja? Nicht verpflichtend. Und dieser Hadith weist ja auch, oder diese Aussage, oder diese Aufzählung weist darauf hin, dass das Wort im Arabischen ala kulli muhtalim, das ist die Aufgabe eines jeden Muhtalim, jedes Erwachsenen, dass dieser Ausdruck nicht immer verpflichtend sein muss. Ja, weil wir wissen, dass Siwak ist nicht verpflichtend bei den allermeisten Ulama. Und auch das sich Auftragen des Parfüms ist nicht verpflichtend. Und das gehört zur Rahma der Scharia. Dann stellt euch mal vor, also diese Sachen wären verpflichtend. Yani nicht jeder Mensch kann sich Parfüm leisten. Ja? Und gerade, wir wissen, wir schon reden von natürlichen Parfüms, die sind immer teurer als die Sachen, die in Massen künstlich produziert werden. Aus Ibn Aus al-Thaqafi, radiallahu anhu, sagte, ich hörte den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, also 345. Hadith, ne? Folgendes sagen, wer den Kopf wäscht und am Freitag den Russel vollzieht, sich dann frühzeitig auf den Weg macht, zu Fuß geht und nicht reitet, sich dem Imam nähert und zuhört und nichts Nutzloses spricht, so erhält er für jeden Schritt, den er macht, die Belohnung, als hätte er ein Jahr lang gefastet und nachts gebetet. Dieser Hadith von Aus ibn Aus al-Thaqafi radiallahu ta'ala anhu gehört zu den Hadithen, die gewaltigsten Belohnungen beinhalten im Vergleich zu der Tat, die man macht. Also wir kennen kaum einen Hadith, für den man so reichlich belohnt wird von Allah Azza wa Jal für eine Tat, die gering ist, für eine Tat, die einfach umzusetzen ist. Die Belohnung für jeden Schritt, yani stell dir mal vor, du wohnst in der Nähe der Moschee und es sind 100 Schritte zur Moschee. Wenn du das erfüllst, als hättest du 100 Jahre lang gefastet und als hättest du 100 Jahre lang nachts gebetet. Unglaublich. Und ihr wisst, wie schwer es den meisten Menschen fällt, nachts zu beten. Und ihr wisst, wie schwer es den meisten Menschen fällt, freiwillig zu fasten. Und ihr wisst, dass selbst wenn man fasten wollte, wie viel müsste ich denn fasten, ungefähr, yani, Pi mal Daumen, wie man so schön sagt, wie viel müsste ich denn fasten, wie viel Zeit bräuchte ich dann, um die Belohnung zu bekommen, ein Jahr lang zu fasten, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es gibt nichts Besseres als das Fasten von Dawud alaihi salam. Jeden zweiten Tag. Also brauche ich schon mindestens 2 Jahre, um 1 Jahr lang Belohnung dafür zu bekommen. Das ist ein Hadith, der, ich glaube, ein vernünftiger Mensch, der an diesen Hadith glaubt und die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala beabsichtigt, wenn er auch nicht den Hadith perfekt umsetzt, zumindest ein Teil davon. Weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala diese Belohnung aussetzt für jemanden, der das alles erfüllt, dann hoffen wir von Allah tabaraka ta'ala, dass wenn er einen Teil erfüllt, also einen Teil der Belohnung bekommen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala lässt die gute Tat nicht verloren gehen. Schauen wir uns den Hadith mal genau an. Wer den Kopf wäscht am Freitag und den Ghusl vollzieht. Taban, im Arabischen steht in diesem Hadith, man ghassala yawm al-jum'ati waghtasal. Das ist doppelt gemoppelt. Das heißt, wer den Ghusl am Freitag vollzieht und den Ghusl vollzieht. Okay? Oder wer wäscht und sich den Ghusl vollzieht und den Ghusl vollzieht. Aufgrund der Überlieferung, die wir danach sehen, und das schauen wir uns gleich an, in dieser Version heißt es, wer am Freitag seinen Kopf wäscht und den Ghusl vollzieht. Deswegen habe ich das hier so übersetzt, dass es beim ersten um das Waschen des Kopfes geht. Wir wissen beim Ghusl allgemein, wird der Kopf sowieso gewaschen. Warum wird dann gesondert diese Sache erwähnt? Weil es einfach eine besondere Stellung einnimmt. Weil wenn ein Mensch zum Freitagsgebet kommt und sich schön machen möchte, dann ist nun mal das Erste, was ich vom Menschen sehe, sein Kopf bzw. sein Gesicht. Und wenn er nicht sein Haupt bedeckt hat, dann sehe ich sein Gesicht und seinen Bart. Ja? Und deswegen gehört es zur Pflege. Und ihr wisst, man kann auch seine Haare pflegen und man kann auch seinen Bart pflegen, man kann auch seinen Bart einölen und so weiter und so fort und kämmen. Für all diese Sachen weisen darauf hin, dass sie eine besondere Stellung einnehmen beim Russen und dass es nicht nur darum geht, gut zu riechen oder schlechte Körpergerüche abzuwenden, sondern es geht eben auch darum, dass man äußerlich ein schönes äußerliches Erscheinungsbild an den Tag legt. Deswegen das Wort den Kopf in Klammern. Ja. Wer den Kopf wäscht und am Freitag den Ghusl vollzieht, sich dann frühzeitig auf den Weg macht. Taban, ihr seht auch hier, das sind alles Begründungen, warum die Mehrheit der Ulama sagen, dass der Ghusl freiwillig ist. Weil das würde er dir sagen, wer diese Belohnung nicht haben will, braucht diese Sache nicht umsetzen. Tamam? Das nennt man Sarif. Es gibt Hadithe, die darauf hinweisen, dass es Pflicht ist. Ja, gibt. Ja. Aber es gibt eben Hadithe, die darauf hinweisen, dass es eben nicht der Fall ist. Und das ist eben halt immer so, der Faqih betrachtet eben alle gemeinsam. Und er versucht eben, keinen Hadith ohne einen anderen zu betrachten. Ja. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Und deswegen, sehr oft passiert, dass man einen Hadith sieht und denkt man, dieser Hadith ist doch eindeutig, dass es Pflicht ist und so. Okay, aber du vergisst in dem Moment, dass du andere Hadithe gerade ignoriert hast. Und die hat er auch gesprochen, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Deswegen ist das nicht besonders, zeugt das nicht von besonderer guter religiöser Strenge, wenn man etwas den Leuten auflegt, weil man das so verstanden hat. Nein, religiöse Strenge bedeutet, oder Genauigkeit eben, alles zu betrachten, was er sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und deswegen kann man sich das Leben schwer machen, man kann sich das Leben aber auch einfach machen. Und einfach macht man sich das Leben, wenn man eben immer schaut, was haben die klugen, vernünftigen, großen, intelligenten Köpfe seit 1400 Jahren gesagt und getan und gemacht. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deinem Wissen und mit deiner Übersichtlichkeit über die vorhandenen Texte aus Koran und Sunna eine Ansicht entwickelst, die richtiger ist oder neu ist im Vergleich zu dem, was vorher schon mal gesagt worden ist, die Wahrscheinlichkeit ist nicht fast null, sie ist null. Denn du kannst die Religion, du kannst nichts überliefern, außer über die Leute, die damals das schon überliefert haben. Deswegen sei man sehr vorsichtig mit neuen Ansichten oder wenn man widerspricht dem, was die allermeisten früher gesagt haben. Ja. Und wie oft passiert es einem Talib Ilm, dass er eine Ansicht vertritt, die eine Minderheit vertritt und nach gewisser Zeit merkt er, wallahi, die Ansicht der Mehrheit ist wohl doch der Wahrheit näher, wallahu a'lam. Er sagt, sich den Kopf wäscht, am Freitag den Russel vollzieht, sich dann frühzeitig auf den Weg macht. Hat nicht näher gesagt frühzeitig, aber wir wissen aus einem anderen Hadith, je früher, desto besser. Und die meisten Gelehrten, bei ihnen fängt die erste Stunde von diesen 5 Stunden vor dem Freitag nach dem Sonnenaufgang an. Zu Fuß geht und nicht reitet. Das ist was Besonderes, dieser Hadith, was Besonderes, weil normalerweise sagen wir, sich selbst etwas aufzuerlegen, was anstrengender ist, als man es sich hätte machen können. Das Reiten ist einfacher, mit dem Auto zu kommen ist einfacher. Aber in diesem Fall, zu Fuß zu gehen, ist anstrengender. Und wenn man dieses absichtlich macht, obwohl es gar nicht um das Laufen an sich normalerweise geht, es geht ja um das Freitagsgebet. Das heißt, das Gehen zur Moschee ist ein Mittel zum Zweck, ist eine Wasila. Und trotzdem, wenn man sich hier die Wasila wählt, die schwieriger ist, ist sie von größerer Belohnung. Und warum ist die Begründung? Die Antwort lautet, weil der Prophet es so gesagt hat. Das war's. Aber normalerweise würden wir versus der Wasila keine so große Aufmerksamkeit schenken, sondern wir würden sagen, ja, salopp gesagt, ist nicht so wichtig, wie du dahin kommst, Hauptsache du kommst dahin. Aber in diesem Fall ist ausdrücklich das Laufen zu Fuß wertvoller als das Reiten. Aber es gibt ein anderes Bild, bei der Hajj zum Beispiel, passend mit dem Ihram, ne? Bei der Hajj zum Beispiel hat doch der Prophet a.s. einmal einen Mann gesehen, der Nadr gemacht hat, Gelübde gemacht hat, zu Fuß die Hajj zu machen. Und wenn ich mich nicht irre, war es in diesem Zusammenhang, als der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß, Allah subhanahu wa ta'ala braucht diese Qual, die dieser Mensch sich selbst antut, nicht. Allah braucht diese Qual, die dieser Mensch antut, nicht. Ja. Oder als er, ich bin mir nicht mehr sicher, oder als er jemand gefastet hat und in der Sonne absichtlich gewesen ist, damit es anstrengender wird. Tamam. Deswegen normalerweise sagen wir, Allah braucht nicht, dass du dich besonders abmühst. Für was? Aber hier ist das Laufen an sich beabsichtigt und wertvoller. Antwort, warum? Weil die Scharia dir beibringen will. Es geht nicht immer nach deiner Logik. Du sollst dich ergeben. Ja, das ist der, weil du wirst finden in der Scharia, dass zwei Dinge, die eigentlich gleich sein sollten, unterschiedlich bewertet werden. Und das habe ich gerade gezeigt. Beim Freitagsgebet hinzulaufen, ist wertvoller. Bei der Hajj, da kann niemand sagen, ach, ich reite doch, ich fahre mit dem Auto, gehe mit dem Flugzeug. Nein, warum willst du unbedingt zu Fuß gehen? Tamam. Normalerweise sollte es das Gleiche sein. Nein, ich hätte ja gesagt, ist nicht das Gleiche. Und du wirst umgekehrt Fälle finden, die unterschiedlich sein müssten, aber gleich behandelt werden. Okay? Und deswegen all das, weil die Scharia dir sagen will, guck immer erst, wie Allah es gerne hätte. Guck immer erst, wie der Prophet es will, sallallahu alaihi wasallam. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, es müsste so sein. Nein, nein, das ist nicht der erste Weg. Der erste Weg ist nicht, wie du es sein, wie es sein müsste, sondern der erste Weg ist, was sagen die Texte. Erst wenn die Texte diesen Fall nicht eindeutig abdecken, greifen die Regeln, die wir aus den Usul kennen, bei Tafsir oder bei Fiqh oder wo auch immer. Sich dem Imam nähert, also ist ein Beweis dafür, dass das Gebet, je näher man am Imam ist, wertvoller ist. Und natürlich beim Freitag besonders, weil denk besonders damals, aber nicht nur damals, besonders damals, wo es keine Mikrofone gab, wo derjenige, der spät kam, nichts von der Predigt mitbekommen hat. Der sich hingesetzt hat, gewartet hat, bis die Predigt fertig ist und das war's. Aber er konnte nicht etwas von der Predigt mitbekommen. Zuhört und nichts Nutzloses spricht. Zuhört. Zuhören ist aktiv, ist eine Aktivität. Aber ich könnte ja auch einfach sagen, ich mache die Augen zu und warte, bis die Predigt fertig ist. Und mache meine Pflicht sozusagen. Ja? Nein. Und deswegen, weil manche Leute sagen, ja, ich verstehe kein Arabisch. Kann ich währenddessen zum Beispiel Koran lesen? Sagen wir, nein. Deine Aufgabe ist es, zuzuhören. Diese ist eine Ibada an sich. Hör zu. Auch wenn du es nicht verstehst, schweigst du, störst du niemanden. Und auch eine Sache, die man oft vergisst, yani, kann ich in deinem Gesicht sehen oder sehe ich an deiner Gestalt, ob du Arabisch verstehst oder nicht? Nein. Deswegen sei ein Vorbild für die anderen. Sei ein Vorbild für den anderen. Was wird ein Kind, ein Jugendlicher sagen, der einen anderen, der einen Ajami sieht, der kein Arabisch versteht, der hinten zum Beispiel mit dem Handy spielt, weil er sowieso nicht versteht. Deswegen, die Scharia macht Regeln für alle, nicht nur für einzelne Personen. Und nichts Nutzloses spricht, denn dadurch bekommst du dann deine Belohnung nicht, so erhält er für jeden Schritt, den er macht, die Belohnung, als hätte er ein Jahr lang gefastet und nachts gebetet. Und wie manche Gelehrte sagen, yani auch wenn du diesen Hadith, lieber Bruder, yani, liebe Schwester, nicht immer umsetzen kannst, aber dann wenigstens nie sagen. Yani, ja. Gibt es nicht mal einen Freitag, wo du frei hast? Gibt es nicht mal einen Freitag, wo du Ferien hast? Gibt es nicht mal einen Freitag, wo du im Urlaub bist? Gibt es nicht mal einen Freitag, wo du dir einfach mal sagst, ich reiße mich mal zusammen und versuche es wenigstens einmal umzusetzen, um Allah sagen zu können, oh Allah, ich habe nach diesem Hadith gehandelt. Amr ibn al-As, radiallahu ta'ala anhu, berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer am Freitag den Ghusl vollzieht und sich mit dem Parfüm seiner Frau parfümiert, wenn sie welches hat, sich gut kleidet, sich nicht durch die Reihen drängt und während der Predigt nichts Unnützes spricht, so ist dies für ihn eine Sühneleistung für alles, was zwischen den beiden Freitagen an Sünden geschehen ist. Und wer Unnützes spricht und sich durch die Reihen drängt, so war es für ihn ein Wuhr-Salah. Dieser Hadith ist ähnlich wie der Hadith von Aus, den wir vorhin gesehen haben. Allerdings beinhaltet er ein paar Zusätze, die wir uns, inshallah ta'ala, anhören möchten. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, wer am Freitag den Ghusl vollzieht und sich mit dem Parfüm seiner Frau parfümiert. Dieser Ausdruck von dem Parfüm seiner Frau parfümiert hat keine einschränkende Bedeutung. Hat keine einschränkende Bedeutung. Weil heutzutage unser einer denkt zum Beispiel, yani, es gibt Parfüme für Männer, es gibt Parfüme für Frauen. Tamam? Jetzt vergiss mal diese industrialisierte Gesellschaft, in der ich heutzutage empfinde. Das ist hier nicht gemeint. Er meint nicht hier, sallallahu alaihi wasallam, wenn es ein Parfüm ist, das nur Frauen benutzen und man deswegen dich komisch anschauen würde. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass es dieses Parfüm normalerweise, oder wovon geht man aus, wer parfümiert sich? Das Geschlecht, das sich hübsch machen möchte für das andere. Schön machen für das andere. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau Parfüm hat, ist größer, als dass der Mann Parfüm hat. Aber dieses Parfüm, wenn wir vom König aller Düfte sprechen, zum Beispiel vom Moschus oder von anderen Parfümarten, die wertvoll sind, ja, diese Parfümarten, liebe Geschwister, sind nicht geschlechterspezifisch. Sie sind für alle. Sie sind für alle. Ja. Und deswegen gemeint ist nicht hier das Parfüm, das nur Frauen benutzen, sondern dass seine Frau gehört, aber er benutzt es, weil er sich eben für Jum'a vorbereiten möchte. Wallahu a'lam. Sich gut kleidet, sich nicht durch die Reihen drängt, das haben wir alles schon gehört, und während der Predigt nichts Unnützes spricht. Jetzt im Arabischen heißt es, und deswegen ist ja auch hier die Fußnote, heißt es Al-Maw'idha. Und Al-Maw'idha ist die Warnung. Denn Wa'adha auf Arabisch heißt warnen. Und dies ist ein Hinweis darauf, dass, liebe Geschwister, es bei der Predigt hauptsächlich darum geht, die Menschen zu warnen. Und das ist sehr wichtig. Es geht darum, die Menschen zu warnen. Es geht darum, die Menschen zu erinnern. Das bedeutet nicht, dass man nicht auch mal eine Geschichte erzählt. Es bedeutet nicht, dass man nicht auch mal Allah subhanahu wa ta'ala lobpreist. Tamam? Aber es geht darum, grundsätzlich. Die Menschen befinden sich 7 Tage lang im weltlichen Geschehen. Sie befinden sich Tag und Nacht in Achtlosigkeit gegenüber dem Jenseits. Sie vergessen, dass der heutige Tag der letzte Tag sein kann. Sie sind unachtsam diesen Sachen gegenüber, bis man sie daran erinnert. Und deswegen, es geht um der Freitagspredigt darum, die Menschen wach zu rütteln. Und deswegen, wenn jemand sagt, ich mag die Prediger, die immer schön ruhig sind und die immer schön reden und nie zornig werden und nie schreien, der hat nicht verstanden, was der Sinn und Zweck der Predigt ist. Die Predigt soll die Menschen wachrütteln. Wie das gemacht wird, gibt es verschiedene Methoden. Nicht jeder Mensch, der schreit, warnt einen anderen Menschen oder schafft es, das Herz des anderen zu erreichen. Aber Sinn und Zweck der Predigt ist es, Leute, vergesst nicht, es gibt ein Jenseits. Und dieses Leben ist von kurzer Dauer. Und egal, welche Probleme du mit dem Sohn so hast, oder mit deinen Eltern hast, oder mit deinen Kindern hast, oder mit deinem Freund hast, oder deine Frau hast, denk dran, es wird ein Tag kommen, an dem du zurückschauen wirst und sagen wirst, das war es alles nicht wert. Es wird ein Tag kommen, wo du sagen wirst, diese Sünde, die ich gemacht habe, sie war es nicht wert. Der Genuss war kurz und jetzt muss ich mich auch noch dafür rechtfertigen. Es wird ein Tag kommen, wo du sagen wirst, hätte ich doch nur am Freitag noch mehr den Segensgruß oder den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, dann würde ich es jetzt in meiner Waagschale vorfinden. Es wird ein Tag kommen, wo du sagen wirst, hätte ich mich doch nicht mit dem Sohn so gezankt oder mit dem Sohn so gestritten. Es war es nicht wert. Ja? Und das ist der warnende Charakter der Khutbah. Deswegen hat der Prophet es genannt Al-Maw'idha. Als wollte er sagen, das ist es, worum es eigentlich geht, oh ihr Prediger, nutzt diese Situation aus. Nutzt die Situation aus, denn niemand, und das Wort ist an die Prediger besonders gerichtet, weil es gibt keine Situation, wo die Menschen so viele zusammenkommen, verpflichtend. Versuch mal einen Vortrag zu halten und 500, 600 Leute zu bekommen auf einmal. Das schaffst du nicht. Nur Allah schafft es. Nur Allah schafft es, weil er gesagt hat, sinngemäß, oh, die ihr glaubt, wenn zum Gebet am Freitag gerufen wird, dann begebt euch zum Gedenken Allahs. Weil er das gesagt hat, kommen die gläubigen Herzen in die Moscheen Allahs am Freitag, aus keinem anderen Grund, außer seinem Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, dann sagt er, so ist dies für ihn eine Sühneleistung für alles, was zwischen den beiden Freitagen an Sünden geschehen ist. Und dann sagt er, was ist jetzt, wenn man es doch nicht macht? Und wer Unnützes spricht und sich durch die Reihen drängt, so war es für ihn ein Wuhr-Salah. نسأل الله السلامة والرحمة. يعني الله سبحانه وتعالى verlangt von dir ein Jumu'ah-Gebet, aber wenn du dich nicht an die Regeln hältst, kann es sein, dass du dieses Gebet verlässt und du diese gewaltige Belohnung hinter dir lässt und nicht mit dir nimmst. Und das ist sehr schade. Und das ist, wird dir, wenn es in diesem Leben dir nicht wehtut, wird es dir im nächsten Leben wehtun. Weil diese Sünden, die du gemacht hast in dieser Woche vorher, die hätten einfach weg sein können. Du hättest einfach nur, du hättest nicht Unnützes sprechen dürfen. Während der Predigt. Ja, es ist so schwer. Während der Predigt zuhören. Diese Viertelstunde, diese halbe Stunde, diese Dreiviertelstunde, egal wie kurz und lang der Prediger macht, diese paar Minuten aushalten, nichts reden. Und nicht die Leute stören. Ja, nee. Das sind zwei Beispiele fürs Stören. Nicht, dass einer kommt und macht was Drittes. Das sind alles Beispiele, die man stören kann. Und die Beispiele sind natürlich wunderbar gewählt von ihm, sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil das eine Beispiel ist eine Art, wie man stört, durch Reden, verbal. Und das andere ist eine Art, wie man stört, durch sein Handeln. Als wollte er dir sagen, weder störst du bitte durch Reden, noch durch Handeln. Sallallahu alaihi wasallam. Und wenn du das machst, dann bekommst du die Belohnung, als wäre es ein ganz normales Salat al-Dhuhr gewesen. Gott bewahre. Die Gelehrten sagen, das bedeutet nicht, dass man deswegen statt 2 Raka'a 4 Raka'a betet. Sondern es bedeutet, du bekommst die Belohnung, als wäre es ein Dhuhr gewesen, ganz normales Gebet, wie auch an anderen Tagen ebenso. Und das weist darauf hin, dass du ein gültiges Gebet verrichtet hast. Auch wichtig. Dass du kein Gebet nachholen musst. Aber diese Belohnung ist flöten. Ja, die Belohnung ist verloren. Aisha radiallahu ta'ala anha berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Ghusl aufgrund von 4 Dingen vollzog. Aufgrund von Janaba am Freitag, nach Hijama und nach der Totenwaschung. Diese Überlieferung ist daif, wie wir sehen. Aber über Janaba ist es ja überliefert worden. Wir wissen, über das Freitag ist es auch überliefert worden. Nach Hijama kenne ich das nicht. Allahu a'lam. Und nach der Totenwaschung ist es auch eine Mustahab, aber keine verpflichtende Angelegenheit. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Ali ibn Haushab sagte, ich fragte Makhul hierüber, wer sich wäscht und wäscht. Weil im Arabischen habe ich euch gesagt, es heißt, wer sich wäscht und wäscht. Deswegen weiß man erst nicht, was damit gemeint ist. Hört sich doppelt gemoppelt an. Ja? Er sagt, es bedeutet, wer sich den Kopf wäscht und den Körper. Wie wir vorhin gesagt haben. Dieser Hadith ist sahih maqtu'. Maqtu' bedeutet, es ist eine Aussage eines Überlieferers nach der Generation der Sahaba. Also der Tabi'in oder Atba' al-Tabi'in oder danach. Aber sie ist bis zu ihm sahih. Sa'id ibn Abd al-Aziz sagt über die Aussage, wer sich wäscht und wäscht, es bedeutet, den Kopf und den Körper zu waschen. Aber seht ihr den Manhaj von Abu Dawud, rahimahullah, wie er einen Hadith bringt. Dieser Hadith sagt, wer sich wäscht und wäscht. Und danach, was macht er? Er schaut als erstes, gibt es in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Version, die das erläutert? Gibt es. Und so hat er den Hadith Nummer 346 erwähnt. Und danach, nachdem er mit den Marfu', das sind über den Propheten, ja, nachdem er mit den Marfu' Überlieferungen fertig ist, schaut er, gibt es danach Überlieferungen? Gibt es Mawquf-Überlieferungen, das heißt über die Sahaba, erwähnt er sie? Wenn nicht, dann geht er zu den Maqtu'-Überlieferungen danach. Aber das Wichtigste ist was? Er versucht es zu verstehen, wie es Salaf al-Salih es verstanden hat. Er versucht, seinen Senf nicht dazu zu geben. Also das ist wirklich praktisch die Befolgung der uns voraus ein rechtschaffenen Menschen. Schauen, wie haben sie es erläutert? Ich meine, die Erläuterung könnte er auch selbst geben, der Imam. Könnte auch sich überlegen, was damit gemeint sein könnte. Tamam? Er könnte auch, ich drücke es mal anders aus. Welche Beweiskraft hat die Aussage eines Tabi? Versteht ihr, was ich meine? Die Beweiskraft sind Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das ist die Hujja, was Allah sagt und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Ab danach kommt es drauf an. Ich sage nicht, es gibt keine Beweiskraft. Es kommt drauf an. Tamam? Bei den Sahaba sind nicht alle gleich. Al-Khulafa al-Rashidun, die 4 Khulafa sind anders als die danach, sah oder? Die Gelehrten und die Sahaba sind anders als die, die den Propheten bei Hajjat al-Wada einmal kurz gesehen haben. Die Gelehrten unter den Tabi'in, die Schüler von Ibn Abbas, von Ibn Mas'ud, von Zayd ibn Thabit, sind anders als die Schüler, die Tabi'in, die Sahaba mal kurz zwischendurch mal zwischen Tür und Angel mal Hallo gesagt haben. Und so weiter und so fort. Und trotzdem, das sind ja so Ulama, Makhul und so, das sind ja keine Unwissen, aber er will dir damit sagen, warum soll ich meine Meinung sagen? Warum soll ich meine Aussage erwähnen? Wenn ich es schaffe, einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam so zu erläutern, und jetzt gut aufpassen, und darum geht es letztendlich. Wenn ich es schaffe, einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam so zu erläutern, dass Allah mich Yawm al-Qiyamah nicht fragt, dann mache ich das. Er ist aus dem Schneider. Ja, aus dem Schneider auf Deutsch bedeutet, Abu Dawud wird nicht mehr gefragt werden. Weil Abu Dawud sagte, mir hat der erzählt, dass Makhul gesagt hat. Das war's. Abu Dawud, hast du was gesagt? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur erzählt, was der mir erzählt, was der mir erzählt hat. Mehr nicht. Und deswegen sagt man im Arabischen, wer seinen Sanad erwähnt, der ist aus dem Schneider, frei, fertig. Selbst wenn Gott bewahre, wenn am Ende sich herausstellt, der Hadith war nicht authentisch, er sagt, Allah, ich wusste nicht, ich habe nur erzählt, was ich gehört habe. Tamam? Und er spricht sich so frei vor Allah subhanahu wa ta'ala. Anders, wenn er gesagt hätte, wenn Abu Dawud gesagt hätte, gemeint ist damit das Waschen des Kopfes, dann natürlich wird gefragt, warum hast du es gesagt? Aber warum will er Yawm al-Qiyamah an einem Tag, wo du andere Sorgen haben wirst als diese? Warum willst du dir diese Last aufbürden? Das ist, was der Imam dir indirekt sagen will, rahimahullah ta'ala. Und das sind natürlich, wallahu a'lam, Gründe, warum diese Imame auch so wertvoll geworden sind, ja, weil sie eben diesen Weg gefolgt sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie dafür belohnen. Tayyib. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer am Freitag aufgrund von Janaba den Ghusl vollzieht und sich gleich zur ersten Stunde in die Moschee begibt, erhält die Belohnung, als hätte er ein Kamel geopfert. Wer zur zweiten Stunde losgeht, für den ist es, als hätte er eine Kuh geopfert. Wer zur dritten Stunde losgeht, für den ist es, als hätte er einen Schafbock mit Hörnern geopfert. Wer zur vierten Stunde losgeht, für den ist es, als hätte er einen Huhn geopfert. Und wer zur fünften Stunde losgeht, für den ist es, als hätte er ein Ei geopfert. Und wenn der Imam kommt, sind die Engel anwesend und gehorchen dem Gedenken Allahs. In diesem Hadith macht uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam klar, dass es nicht gleich ist, ob du morgens nach dem Sonnenaufgang schon erscheinst oder ob du erst kommst, wenn der Prophet oder Entschuldigung, wenn der Imam, der Khatib, die Kanzel schon betreten hat. Es ist nicht das Gleiche. Ja, es gibt für alle eine Belohnung und alle machen was Gutes, aber die Stufen bei Allah kennt nur er, subhanahu wa ta'ala. Und die Gelehrten, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die meisten sagen, dass die erste Stunde von diesen fünf nach dem Sonnenaufgang beginnt und endet mit dem Besteigen der Kanzel, der Khatib die Kanzel besteigt. Beziehungsweise wenn er mit der, wenn er erscheint, ja, wenn er erscheint, so heißt es wortwörtlich. Manche Gelehrte, wie Imam Malik, rahimahullah ta'ala, waren der Ansicht, dass damit die Zeit gemeint ist, nachdem die Jum'a-Zeit beginnt. Das heißt, er zählte die Phase ab Dhuhr, bis der Imam kommt, in fünf Phasen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr kurze Phase meistens, weil es Sunna ist, dass man gleich am Anfang der Zeit predigt. Manche Gelehrte erlauben sogar, dass man vor der Dhuhr-Zeit mit der Khutbah beginnt. Und sie sagen, Jum'ah kannst du vormittags schon beten. Wie dem auch sei, die meisten Gelehrten, wie wir gesagt haben, sagen, ab der Dhuhr-Zeit und die fünf Phasen beginnen ab dem Sonnenaufgang und Allah tabarak ta'ala weiß am besten Bescheid. Und das natürlich, yani, davon gehen wir aus, dass diese Ansicht die richtigere ist, Ansicht der Mehrheit, der Ulama, weil da ist ja, ich meine, das ist eine sehr einfache logische Begründung, es gibt ja nicht eine besonders große Anstrengung, wenn man da jetzt 2 Minuten wartet oder so. Und das wäre, ist unwahrscheinlich, dass das damit gemeint ist und Allah weiß am besten Bescheid. Er sagte, طبعاً, diese Reihenfolge, Kamel, dann Kuh und so weiter, das bedeutet, daraus entnehmen wir, wie wertvoll diese Tiere sind, wenn man sie opfert. Und deswegen, wenn man für arme Menschen was opfern möchte, für die Masakin von Al-Masjid al-Haram zum Beispiel. Es ist eine Sunna übrigens, dass man, Hadi nennt man das, ja, dass man Opfertiere da bringt oder so Tiere opfert für die Armen von Al-Masjid al-Haram. Das ist eine Sunna, die über das ganze Jahr über möglich ist. Ja. Und bekannt ist aus der Jahiliyyah schon. Man hatte damals die Tiere gebrandmarkt, damit, falls die Tiere unterwegs verloren gehen, hat niemand diese Tiere genommen und dann für sich genommen, sondern jeder hat diese Sache, also der Ta'zim war für die Kaaba so gewaltig, dass wenn die Leute diese Tiere gesehen haben auf dem Weg, sie waren auf nach Makkah, haben sie mitgenommen, um sie dann dort zu opfern für diejenigen, für die sie verloren gegangen sind. Und diese Frage ist jetzt, was ist das Wertvollste? Die Antwort lautet, das Kamel. Weil ein Kamel und eine Kuh, sie beide in manchen Fällen reichen für 7 Personen, sogenannte Tashrik, dass 7 sich eins teilen. Das ist bei der Hajj, kommt das oft vor, dass man das machen möchte, wenn man den Qiran-Hajj macht oder Tamattu-Hajj macht. Aber bei der Kuh ist das ja auch so, also bei Kamel und bei Kuh, aber trotzdem das Wertvollste ist das Kamel. Das haben wir nicht von ungefähr, sondern haben wir eben entnommen aus solchen Hadithen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn der Imam kommt, sind die Engel anwesend und gehorchen dem Gedenken Allahs. Das heißt, die Engel, die aufschreiben, wer zum Jumu'ah-Gebet kommt, um diese gewaltige Belohnung zu bekommen. Es geht hier nicht um die Gültigkeit des Gebetes, ja. Das heißt nicht, dass wenn man später kommt, dass man kein gültiges Gebet hat, nein. Aber diese gewaltige Belohnung, die, die du bekommen möchtest, zum Beispiel, du möchtest, als hättest du ein Kamel geopfert, als hättest du ein Schaf geopfert, eine Kuh, ein Schaf, ein Huhn und ein Ei. Diese Belohnung, die Engel schreiben das auf und wenn der Imam kommt, das war's dann. Dann schließen sie die Bücher und selbst sind anwesend. Und das ist natürlich eine Sache, die von gewaltiger Bedeutung ist. Und für den Khatib schwer ist und nicht einfach ist, dass er weiß, dass nicht nur die Diener Allahs, die Menschen anwesend sind und ihm gehorchen, sondern auch die Engel Allahs subhanahu wa ta'ala anwesend sind und gehorchen und zuhören. Und wenn sie zuhören und sie wissen über Allah vielleicht besser Bescheid als er, aber trotzdem Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen angeordnet, demjenigen Menschen zuzuhören, den Allah subhanahu wa ta'ala eingesetzt hat, um diese Predigt zu halten. Also wenn das kein Beweis ist für die Gewaltigkeit dieser Stellung, die dieser Khatib bekommen hat zwischen den Muslimen, dann weiß ich auch nicht weiter. Und diese Sache müssen sich beide Seiten bewusst machen. Der Khatib, dass er Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, was er sagt. Und auch diejenigen, die zuhören, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, dass sie wissen, sogar die Engel gehorchen und stören nicht. Wer bist du, dass du die anderen Menschen störst? Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Khatib, die Menschen, in diesem Fall dienstbar gemacht. So soll er darauf achten, was er in ihre Herzen an Worten setzt. Und deswegen, wenn der Khatib seine Aufgabe gut macht und die Menschen an Allah erinnert und die Menschen auflädt mit Iman, mit den Worten Allahs Azza wa Jal und den Menschen Informationen gibt, wodurch sie recht geleitet werden, die Menschen dadurch auf den Weg der Sunna bringt, die Menschen dazu bringt, den Propheten sallallahu alaihi wasallam nachzueifern. Und manche Worte führen dazu, dass ein Mensch, der Sünden begeht, die Sünden in diesem Moment unterlässt, dann bekommt er eine Belohnung, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Und umgekehrt, wenn ein Prediger die Freitagspredigt hält und die Menschen, sage ich mal, gering schätzt und einfach nur seine Aufgabe erledigen will und Gott bewahre, vielleicht sogar den Menschen Falsches erzählt und sie auf den falschen Weg leitet, so soll er wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer andere Menschen auf etwas, auf eine Rechtleitung, auf eine Hidayah, auf eine Huda, auf etwas Gutes hinweist, so bekommt er die gleiche Belohnung für jeden, wie jeder, der das macht. Und wenn ein Mensch einen anderen auf etwas Falsches hinweist, auf einen Dalala hinweist, auf einen Irrweg hinweist, dann lastet auf ihm die gleiche Sünde, die gleiche Last, wie derjenige, der die Sünde begeht. Und die Sache ist nicht schwierig. Die Sache ist nicht schwierig, nicht, dass man Angst hat. Ja? Die Sache ist nicht schwierig. Du musst nur Allah fürchten und wenn du deine Predigt hältst, die richtigen Worte wählen und dich darauf vorbereiten und wissen, dass alles, was du sagst, aufgeschrieben wird und du nach all diesem gefragt werden wirst. Denn es gibt kein Wort, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Es gibt kein Wort, das der Mensch äußert, ohne dass ein Engel neben ihm bereit ist und aufschreibt, was er sagt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, dass wir diesen Freitag, diesen besten Tag der Woche, der Tag, an dem Adam erschaffen worden ist, der Tag, an dem Adam ins Paradies eingelassen worden ist, der Tag, an dem Adam das Paradies verlassen musste, der Tag, an dem der Tag der Auferstehung, ja, es gibt keinen Freitag, ohne dass das Getier befürchtet, dass die Stunde eintreffen kann. Das heißt, es ist der Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala Israfil anordnen wird, ins Horn zu stoßen. Möge Allah uns den Erfolg verleihen, dass wir diesen Tag nutzen zu unseren eigenen Gunsten. Ein Tag, an dem es eine Zeitspanne gibt, in der kein Diener steht und zu Allah betet, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Gebet erhört. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.